Die M5 kommt um die Ecke. Lässt keinen Zweifel daran. Dass ihre Fahrt hier endet. Ganz hinten steigst du aus. Du hast eine gelbe Tasche auf dem Arm. Und du wirfst sie hinter dich. Langsam kommst du mir entgegen. Und schaust mich direkt an. Mit deinen schönen Augen. Leise sagst du, sowas wie Hoffnung gibt es nicht. Gib nur das Jetzt. Alle Wege enden. Die Sonne eine alte Legende. Jetzt, da ich zu spielen lerne, suche ich mir den richtigen Ball. Die M5 kommt um die Ecke. Und sie lässt keinen Zweifel. Ihre Fahrt hier endet.